Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Also das ist Standard. Es gibt ja kaum noch einen Ort ohne drahtlosen Internetzugang. Allerdings haben diese Funknetze auch ihre Tücken. Mal abgesehen von der Strahlenbelastung gibt es mit WLAN auch ein bislang kaum beachtetes Sicherheitsproblem. WLAN dringt innerhalb der technisch möglichen Reichweite eigentlich überall durch, vor allem auch durch Wände und gelangt so vielleicht in Gebiete, die der Betreiber eigentlich gar nicht versorgen will. Bei einer neuen Form des drahtlosen Internetzugangs soll das nicht mehr möglich sein. Visible Light Communication, kurz VLC, heißt das Konzept des Fraunhofer Institutes für Nachrichtentechnik Heinrich Hertz in Berlin. Per handelsüblicher Leuchtdioden werden so Internetzugänge mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Megabits pro Sekunde erreicht. Wie VLC funktioniert, das hat sich Thomas Wagner auf der Insel Mainau im Bodensee angesehen, wo der neue Internetzugang erprobt wird. Ein Konferenzsaal im Schloss Torbogen, mitten auf der Blumeninsel Mainau am Bodensee. Heinrich Straub ist dort für die Kommunikationstechnik verantwortlich, blickt mal auf die große LED-Leuchte an der Decke, mal auf das Notebook auf dem Konferenztisch. Es ist sozusagen eine Übertragung mit Hilfe von Licht als Lichtstrahl. Auf diesem Lichtstrahl wird in technisch pulsierender Art und Weise Daten ausgetauscht zwischen dem Deckenmodul und dem Empfangsmodul auf dem Tisch. Und dieser Empfangsmodul wiederum ist mit dem Laptop verbunden, auf dem man dann eben die Daten sichtbar machen kann. Der Lichtkegel der LED-Lampe fällt genau auf die kameraähnlichen Öffnungen des Empfangsmoduls, das mit dem Notebook über ein handelsübliches LAN-Kabel verbunden ist. Anagnostis Paraskevopoulos vom Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik in Berlin hat die neue Technologie mitentwickelt. Bei der Visible Light Communication Technologie benutzen wir Beleuchtungs-LEDs als Hotspots. Da fließt Strom durch diese Chips. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir diesen Strom modulieren und dementsprechend lässt sich auch die Lichtintensität modulieren. Nach dieser Beschreibung müsste die LED-Leuchte an der Decke aber ständig flackern, je nach Modulation des Internetsignals. Allerdings, der Beobachter sieht nur Konstantes. Angenehmes LED-Licht. Das liegt daran, dass die Internetsignale sehr hochfrequent aufmoduliert werden, für das menschliche Auge unsichtbar. So ersetzen LED-Leuchten herkömmliche WLAN-Router. Dabei muss ein speziell entwickeltes Steuergerät die hochfrequenten Lichtschwankungen der LEDs modulieren und, ganz wichtig, damit das Ganze nicht zur Daten-Einbahnstraße wird, verfügt jeder VLC-Empfänger über eine eigene Leuchtdiode für den Rückkanal und jede sendende LED-Lampe auch über ein kleines Fotoauge, um die Rücksignale der Endgeräte wahrzunehmen. Das neue LichtLAN bietet nach Ansicht der Entwickler zwei Vorteile. Zum einen funktioniert das System strahlungsarm. Es gibt keinen zusätzlichen Elektrosmog, da nur Lichtwellen ausgesendet werden. Zum zweiten ist es so, dass die Datensicherheit wesentlich höher ist, weil eben die Daten tatsächlich nur in diesem Lichtkegel übertragen werden. So Heinrich Straub von der Insel Mainau. Entwickler Anagnostis Paraskevopoulos erklärt, warum das so ist. Wi-Fi hat bekannte Schwachpunkte. Ein Schwachpunkt ist, dass Funkwellen durch Wände sich ausbreiten können. Das heißt, wir haben einen Datensicherheitsaspekt. Lichtwellen dagegen können sich durch Wände nicht ausbreiten und so kann sich niemand vom Nachbarraum in das Netz einloggen. Doch genau dieser vermeintliche Vorteil kann im System auch zum Nachteil gereichen. Denn im Umkehrschluss bedeutet das, die Reichweite von Visible Light Communication ist deutlich begrenzter als das klassische WLAN, und zwar maximal auf die Ausmaße jenes Raumes, in dem die Lichtquellen installiert sind. In größeren, in sich verschränkten Örtlichkeiten wie beispielsweise einer Bahnhofshalle oder einem Einkaufszentrum mit komplexen Ausbreitungsbedingungen für das Licht wird es zudem schwierig, vor allem beim Rückkanal. Denn die relativ kleine Lichtquelle am Modul des Notebooks muss stets in direktem Sichtkontakt mit der zentralen Lichtquelle stehen, auf die das Internetsignal aufmoduliert ist. Und bei einigen Endgeräten, wie beispielsweise Smartphones, wird es ziemlich umständlich, ein eigenes Modul zur Erfassung des Lichtsignals anzudocken. Insofern glauben die Fachleute von der Fraunhofer Gesellschaft, dass Visible Light Communication das klassische WLAN nicht verdrängen, aber durchaus ergänzen wird, beispielsweise bei Konferenzen in großen, geometrisch nicht zu sehr verschränkten Räumen. Hier sollen derzeit durch den Pilotversuch auf der Insel Mainau am Bodensee weitere Erfahrungen gesammelt werden. Thomas Wagner berichtete über Visible Light Communication.